Oder er schenkt beides zusammen, männliche und weibliche, Nachkommen. Und er macht, wen er will, unfruchtbar. Gewiss, er ist allwissend und allmächtig.